Am 9. August richteten die Mitglieder der Delegation des Verbandes Koreanischer Lehrer in Japan einen Brief an Genossen Kim Jong-un. Im Brief hieß es: Ein Tag nach der Ankunft im Heimatland erfuhren die Mitglieder der Delegation die Nachricht über das große erfreuliche Ereignis in der Nationalgeschichte, den zweiten Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ H-14, der unter direkter Leitung von Marschall Kim Jong-un erfolgreich stattfand. Sie waren sehr begeistert von der Überzeugung, dass dank des großartigen Sun Gun-Heerführers der endgültige Triumph der koreanischen Revolution bevorsteht. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mussten die Koreaner eine große Tragödie erleben und die Japan-Koreaner ein elendes Leben führen. Sie waren ihrer Heimat beraubt worden und mussten die Trauer der Heimatlosen durchmachen, weil sie keine starke Armee hatten. Während des Aufenthaltes im Heimatland erlebten die Mitglieder der Delegation die blendende Realität, wobei sie die Erhabenheit von Kim Jong-un, der die gesamte Stärke und die strategische Stellung des Heimatlandes maximal entwickelt hat, erneut begriffen und hohe Würde und großen Stolz darauf empfanden, die im Ausland lebenden Bürger des Südkorea zu sein, die von ihm geführt werden. Sie seien die zuversichtlichen Gesichter der Bewohner des Heimatlandes, die die Erklärung der Regierung der DVRK gegen die widerrechtliche Sanktionsresolution des UN-Sicherheitsrates aktiv unterstützen. Dabei begriffen sie noch deutlicher, dass niemand in der Welt, dem Heimatland, wo das Volk im festen Zusammenschluss um Marschall Kim Jong-un auf dem Weg von Souveränität, Sungun und Sozialismus vorwärtsschreitet, im Wege stehen kann. Zum Schluss wünschten die Delegationsmitglieder im Brief dem Marschall Kim Jong-un Schicksal der Heimat und Nation, Banner des Sieges und gütigen Vater der Mitarbeiter des Generalverbandes der Japan-Koreaner und der in Japan lebenden Koreaner beste Gesundheit.